Где отдыхающие ежегодно стремятся провести свои отпуска? Insel Rügen, die Leichtigkeit des Seins. Den Sonnenuntergang am Ostseestrand und Seebrücken dabei im Blick haben, erlebt man nicht nur auf der Insel Rügen. In Mecklenburg-Vorpommern findet jeder seinen Lieblingsort oder seine Lieblingsinsel. Dars, Hiddensee, Usedom, Rügen, alles Urlaubsziele, die jedes Jahr begehrter werden. Im Strandkorb oder auf einer Bank in den Dünen die Ruhe genießen und die Seele über die Weite der blauen See schweben lassen. In den wunderschönen Alleen, den herrlichen Buchenwäldern oder satten Wiesen auf Feldern, ausspannen vom Alltag, das ist der Sinn des Lebens. Einer Märchenkulisse gleich verzaubert das Land mit seinem Reichtum an herrschaftlichen Schlössern, der typischen Bäderarchitektur, gemütlichen Fischerkarten oder dem kräftigen Rot der traditionellen Backsteinhäuser. Mecklenburg-Vorpommerns oder auch Deutschlands größte Insel Rügen ist nicht nur ein Land für Naturliebhaber, auch Künstler und Kunstliebhaber finden hier eine anspruchsvolle Kulturlandschaft mit zahlreichen Galerien, traditionellen Musikfestspielen oder historische Künstlerorte. Mecklenburg-Vorpommern ist ein weites Land mit vielen Überraschungen, die entdeckt werden wollen.